Mein schönes Fräulein, darf ich's wagen, mein Arm und Geleit hier anzutragen? Bin weder Fräulein, weder schön. Kann ungeleit nach Hause gehen. Das ist ein herrlich schönes Kind. Die hat was in mir angezündet. Sie ist so sitt- und tugendreich und etwas schnippisch doch zugleich. Der Lippen rot, der Wange Licht. Die Tage der Welt vergesse ich nicht. Wie sie die Augen niederschlägt, hat tief sich in mein Herz geprägt. Wie sie kurz angebunden war, das ist nun zum Entzücken gar. Hör, du musst mir die Dirne schaffen. Nun welche? Sie ging just vorbei. Da die? Sie kam von ihrem Pfaffen, der sprach sie aller Sünden frei. Ich schlich mich hart am Stuhl herbei. Es ist ein gar unschuldig Ding, das eben für nichts zur Beichte ging. Über die habe ich keine Gewalt. Ist über 14 Jahre doch alt. Sprichst ei wie der Hans Lüderlich. Der begehrt jede liebe Blum für sich und dünkelt ihm, es wär kein Ehr und Gunst, die nicht zu pflücken wär, geht aber doch nicht immer an. Mein Herr Magister Lobesan, lass er mich mit dem Gesetz in Frieden. Und das sage ich ihm kurz und gut. Wenn nicht das süße junge Blut heut Nacht in meinen Armen ruht, so sind wir um Mitternacht geschieden. Bedenkt, was gehen und stehen mag. Gebt mir zum wenigst 14 Tag nur die Gelegenheit zu spüren. Hätte ich nur 7 Stunden Ruhe, braucht keinen Teufel nicht dazu, so ein Geschöpfchen zu verführen. Ihr sprecht schon fast wie ein Franzos. Drum bitte ich. Lasst's euch nicht verdrießen. Was hilft so, gerade zu genießen? Die Freud ist lange nicht so groß, als wenn ihr erst herauf, herum durch allerlei Brimborium das Püppchen geknäht und zugericht. Wie's lehret manche Welschgeschicht. Hab Appetit auch ohne das. Jetzt ohne Schimpf und ohne Spaß. Ich sag euch, mit dem schönen Kind geht ein vor allem mal nicht geschwind. Mit Sturm ist da nichts einzunehmen. Wir müssen uns zur List bequemen. Schaff mir etwas vom Engelsschatz. Führ mich an ihrem Ruheplatz. Schaff mir ein Halstuch von ihrer Brust. Ein Strumpfband meiner Liebeslust. Damit ihr seht, dass ich eurer Pein will förderlich und dienstlich sein, wollen wir keinen Augenblick verlieren. Will euch noch heut in ihr Zimmer führen. Und soll sie sehen? Sie haben? Nein. Sie wird bei einer Nachbarin sein. Indessen könnt ihr ganz allein in aller Hoffnung künftiger Freuden in ihrem Dunstkreis satt euch weiden. Können wir hin? Es ist noch zu früh. Sorg du mir für ein Geschenk für sie.